auf die Spaß für deine Sorgen, für den abendlichen Ausklang. Kommen Sie, Sie sind auch dran. Wir bieten Ihnen Heurige und Konzerte. Noch bis Seminar, hier kann man noch was lernen. Oder erst auf geschattete Seminarräume. Die Besucher hier verwirklichen ihre Träume. Wir kommen hier im Schloss in Drusendorf an der Zeier. Bekannt für historisches Taverne und Feiern. Besitz der Familie Heuer-Sprinzenstein. Gemietet von der Lackenö, wir finden's geil. Bildungsstätte und eine Frühstückspension. Hier nach Drusendorf zu kommen, wird sich wirklich lohnen. Der Gebäudekern ist romanisch-gotisch ausgebaut, wurde im Renaissance-Stil. Über Mythen und Sagen sind Sie sicherlich erstaunt. Das Gespenst vom Schlossberg bekannt, das die weiße Frau. Über das Drusendorfer Würfelspiel und das Schneewunder. Über Ritter und Gerippe und der Drusendorf darunter. Oder Schatzberg und Schatzhöhl und Mauerzapfen. Den Wein, den man hier trank, konnte man kaum noch fassen. Über die Himmelsleiter zu Drusendorf und den Teier Wassermann. Weil mit Mythen und Sagen hat das Ganze angefangen. Veranstaltungen werden hier geplant. Die Wünsche der Besucher werden hier erkannt. Die Schlosstaverne sorgt für den abendlichen Ausgang. Kommen Sie, Sie sind auch dran. Wir bieten Ihnen Heurige und Konzerte. Noch bis Seminar, hier kann man noch was lernen. Oder erst auf gestattete Seminarräume. Die Besucher hier verwirklichen ihre Träume. Fühlen Sie sich wohl in einem unserer Schlosszimmer. Auch perfekt eingerichtet für Ihre Kinder. Große, schöne Schlosszimmer mit Dusche. Schon WC für einen Urlaub hier in Drusendorf, mehr als okay. Antike Aufenthaltsräume, Terrasse im Garten. Kommen Sie zu uns, worauf wollen Sie denn warten? Abenteuer im Schloss, absolutes Wohlbefinden. Entdeckungen entlang der Promenaden sind zu finden. Wir bieten ein Terrassen- und ein Teierstrandbad. Auch für Golf und Tennis haben wir gesorgt, kein Spaß. Rad- und Wanderwege und auch Mountainbike-Strecken. Viele Ausflugsmöglichkeiten sind hier zu entdecken. Junge Menschen haben auf einen Intensivkurs die Möglichkeit. In unserem Talentzentrum stellen wir das bereit. Scham und Anspruch und für jeden geeignet. Wir sind für alle da und bieten jedem den Eintritt. Veranstaltungen werden hier geplant. Die Wünsche der Besucher werden hier erkannt. Die Schlosstaverne sorgt für den abendlichen Ausklang. Kommen Sie, Sie sind auch dran. Wir bieten Ihnen Heurige und Konzerte. Noch bis Seminar, hier kann man noch was lernen. Oder erst auf geschattete Seminarräume. Die Besucher hier verwirklichen ihre Träume. Sind Sie an einer Stadtführung interessiert? Haben Sie unsere Sauna schon probiert? Die einzig noch vollkommen geschlossene Stadtmauer ist in Drusendorf zu sehen. Schloss mit Power.